بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir sind beim 33. Zeichen der Stunde, die Kleinzeichen, das Erscheinen der nackten Bekleideten. Also zu den Zeichen gehört auch, dass die Frauen die religiösen Regeln missachten, und zwar derart, dass sie Kleider tragen, die nicht ihre Scham bedecken, und ihre Schönheit, Haare und Körperteile, die bedeckt sein müssen, zeigen. Im Hadith über Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Zum Ende meiner Ummah werden Männer Gefährte fahren, wie die sogenannten Rihal, Sänfte. Yani. Sie steigen vor den Türen der Moscheen ab. Also könnte vielleicht auch die Autos gemeint sein heutzutage, wallahu alam. Ihre Frauen sind nackt bekleidet, auf ihren Köpfen ist etwas wie die Höcker eines schwachen Kamels. Verflucht sie, denn sie seien verflucht. Wäre eine Umma nach ihnen, dann würden eure Frauen ihre Frauen bedienen, wie euch die Frauen der vorangegangenen Umma bedienen. Musnad Imam Ahmed, Band 12, Seite 36. Und in der Überlieferung von Al-Hakim, also Mustadrak Al-Hakim, Band 4, Seite 436, heißt es, es wird am Ende dieser Umma Männer geben, die auf einer Satteldecke reiten, bis sie zu den Toren der Moschee gelangen. Ihre Frauen sind nackt bekleidet. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Gruppen von Menschen aus der Hölle habe ich nicht gesehen. Menschen mit Peitschen, ähnlich wie Kuhschwänzen, mit denen sie die Menschen schlagen, und nackt bekleidete Frauen, Mumilat Ma'ilat. Also hierfür gibt es vier verschiedene Bedeutungen. Ma'ilat heißt, sie sind vom Gehorsam Allah gegenüber abgekommen, und Mumilat bedeutet dann, dass sie dies anderen beibringen. Eine andere Bedeutung für Ma'ilat ist, dass sie eine provozierende Gangart hat und ihre Schultern gehen hoch und runter. Eine dritte Bedeutung für Ma'ilat ist, dass sie eine bestimmte Frisur der Prostituierten machen lassen. Und Mumilat heißt dann, dass sie anderen diese Frisur machen. Die letzte Bedeutung für Ma'ilat ist, dass sie sich den Männern geben. Und Mumilat heißt, dass sie ihnen ihre Reize und Schönheit zeigen. Also, ihre Köpfe sind wie die schiefen Höcker des Kamels. Sie treten nicht ins Paradies ein und kommen nicht einmal den Geruch des Paradieses und können nicht einmal den Geruch des Paradieses riechen, wobei ihr Geruch auch seine Entfernung von so und so zu riechen ist. Sahih Muslim, Band 17, Seite 190. Abu Huraira sagte, radiallahu anhu, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass Kleider erscheinen, die die Frauen tragen, nackt bekleidet. Majma' al-Zawa'id, Band 7, Seite 327. Und diese Ahadith gehören zu den Wundern des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn es ist tatsächlich so passiert. Sharh an-Nawawi lil Muslim, Band 17, Seite 190. Und wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat, vor dieser Zeit und in unserer Zeit ist es noch häufiger zu sehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte diese Gruppe von Frauen bekleidet, aber dennoch nackt, weil sie zwar Kleider tragen und dennoch nackt sind. Denn ihre Kleidung erfüllt die Aufgabe von Bekleidung nicht, weil sie transparent oder fein oder eng ist, wie die Kleider der Frauen dieser Zeit sind. Al-Halal wal-Haram von Al-Qaradawi, Seite 8, Seite 83. So, die nächste Zeichen ist Nummer 34. Die Verwirklichung der Träume der Gläubigen. Die Verwirklichung der Träume der Gläubigen. Der Gesandte Allah sagt in Sahih Bukhari, wenn die Stunde nah ist, so wird der Traum des Muslims kaum falsch liegen. Und derjenige, der am wahrhaftigsten von euch ist, ist derjenige, dessen Traum sich bewahrheitet. Und der Traum des Muslims ist ein Teil von 45 Teilen des Prophetentums. Sahih Bukhari, Band 12, Seite 404. Und was man auch sehen kann, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte 6 Monate Träume, die wahrhaftig waren, die sich wie das Tageslicht bewahrheiteten. Und nach diesen 6 Monaten Träume kamen dann 23 Jahre Wahi. Und wenn man 23 durch 6 teilt, dann kommt man auf 46. Taib. Und von Bukhari, eine Überlieferung heißt es, der Traum des Gläubigen wird kaum falsch liegen und was vom Prophetentum ist, liegt nicht falsch. Und Ibn Abu Jumra sagt, dass der Traum des Gläubigen am Ende der Zeit kaum falsch liegt, ist so zu verstehen, dass dieser so passiert, dass der Traum keiner Deutung bedarf, sodass keine Lüge möglich ist. Anders als zuvor, wenn die Art der Verwirklichung des Traums verborgen bleibt. So wird der Traum gedeutet, jedoch verwirklicht er sich nicht so, wie er gedeutet wurde, sodass sich Lüge bzw. Unwahres in diese Deutung mischt. Und er sagte, diese Weisheit für die spezielle Auswahl des Ende der Zeit ist, dass der Gläubige zu jener Zeit fremd ist, wie in dem Hadith heißt es, Sahih Muslim Band 2, Seite 176, der Islam begann fremd und wird wieder fremd sein. Und die Freunde des Gläubigen und seine Helfer werden zu jener Zeit immer weniger. Diese wenigen werden mit wahrhaftigen Träumen konfrontiert. Fath al-Bari, Band 12, Seite 406. Und die Gelehrten stritten sich jedoch über die Bestimmung des Zeitpunktes, zu dem sich die wahrhaftigen Träume ereignen. Ihre Meinungen gehen hierbei auseinander. Siehe Fath al-Bari, Band 12, Seite 406 bis 407. Und eine Meinung sagt, dass sich die wahrhaftigen Träume ereignen, wenn die Stunde naht. Vieles vom Wissen entzogen bzw. aufgehoben wird und die Grundpfeiler der Scharia untergraben werden, aufgrund der vermehrten Versuchungen und des vermehrten Tötens. Die Menschen befinden sich in einer Zeit ohne Gesandten und Propheten, sodass sie einen Erneuerer und Ermahnenden benötigen, also nicht Erneuerer im Dien, Bid'an nicht gemeint, sondern jemand, der sie sozusagen ermahnt und so weiter, um das wieder aufkommen zu lassen, was von der Religion untergraben wurde, ebenso wie die Generationen früher von den Propheten und Gesandten ermahnt und erinnert wurden. Jedoch ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet und nach ihm wird es keinen Propheten mehr geben. So wird die Ermahnung durch wahrhaftige Träume ersetzt, die ein Teil von der frohen Botschaft und Warnung vom Prophetentum sind. Diese Ausführung wird durch den Hadith gestützt, das den Abu Huraira radiallahu anhu berichtet. Darin heißt es, die Stunde wird näher zusammengerückt und das Wissen wird entzogen. Sahih Muslim, Seite 16, Band 16, Seite 222. Und Ibn Hajar bevorzugte diese Meinung. Die zweite Meinung besagt, dass sich dies bei einer geringen Anzahl der Gläubigen und der hohen Anzahl des Unglaubens, Unwissens und Frevels bei den Menschen ereignen wird. So wird der Gläubige mit den wahrhaftigen Träumen unterhalten und beehrt. Diese Meinung ist der vorigen von Ibn Abu Jumra nahe und nach diesen beiden Auffassungen sind die wahrhaftigen Träume nicht auf eine bestimmte Zeit festgesetzt. Vielmehr ist es so, je näher das Ende des Diesseits rückt und die Religion verfällt, umso wahrhaftiger wird der Traum des wahrhaftigen Gläubigen. Und die dritte Meinung besagt, dass dies speziell für die Zeit von Isa ibn Maryam a.s. zutrifft, weil jene Menschen die besten und wahrhaftigsten nach den ersten Propheten und Gefährten sind. Daher liegen sie mit ihren Träumen nicht falsch und Allah weiß es am besten. Das 35. Zeichen ist das vermehrte Verfassen von Büchern und ihre Verbreitung. Ja, es muss nicht unbedingt immer heißen, dass ein Zeichen von Yawm al-Qiyamah unbedingt schlecht ist. Zum Beispiel, ja. In dem Hadith, den Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtete, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, vor dem Eintreten der Stunde erscheint das Schreibrohr. Musnad Ahmed, Band 5, Seite 333 bis 334. Mit dem Erscheinen des Schreibrohrs, und Allah weiß es am besten, ist das Erscheinen des Schreibens, das Verfassen von Büchern und deren Verbreitung gemeint. Also bis das Verfassen von Büchern, siehe Scharh Musnad Ahmed, Band 5, Seite 334. Und in einer Überlieferung von At-Tayalisi und An-Nasa'i sagte Amr ibn Taghlib, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, zu den Zeichen der Stunde gehört der vermehrte Handel und das Erscheinen des Wissens. Minhat al-Ma'bud fi Tartib Musnad At-Tayalisi Band 2 Seite 112 und Sunan An-Nasa'i Band 7 Seite 244. Und gemeint ist, und Allah weiß am besten, das Erscheinen des materiellen Mittels zum Wissen, also das Schreiben. In dieser Zeit tritt dies sehr klar und häufig auf. Es verbreitete sich auf der gesamten Welt wegen der Möglichkeiten des Kopierens und Druckens, was die Verbreitung von Wissen vereinfachte. Dennoch erscheint Unwissen unter den Menschen und das nützliche Wissen über das Buch Koran und die Sunna und das dementsprechende Handeln nimmt ab. So nützen ihnen die vielen Bücher nichts. Siehe Idhaf al-Jama'a, Band 1, Seite 428. Das nächste Zeichen ist Nummer 36, das Anschwellen der Monde. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört das Schwellen der Monde. Majma' al-Zawaid, Band 3, Seite 146. Und Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört das Schwellen der Monde und das der neue Mond, Sahih al-Jami' al-Sarir, Band 5, Seite 214, nachts, also erste Nacht des neugeborenen Mondes, gesehen wird. Dann wird gesagt, der neue Mond ist 2 Tage alt. Majma' al-Zawahid, Band 3, Seite 146. Und Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass der Neumond in der ersten Nacht gesehen und daraufhin gesagt wird, er ist 2 Tage alt. Majma' al-Zawahid, Zawahid, Band 7, Seite 325. In diesen beiden Überlieferungen wurde das Schwellen der Monde so erklärt, dass der Neumond am Anfang des Monats größer ist als gewohnt. Dann wird er in der ersten Nacht gesehen, als wäre 2 Tage alt. Und Allah weiß am besten. 37. Dass viele Lügen und die Ungewissheit bei der Wiedergabe und Übermittlung von Nachrichten. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, am Ende dieser Umma werden euch Menschen Dinge erzählen, die weder ihr noch eure Väter und eure Vorfahren gehört haben, so wehe euch und wehe ihnen. Sahih Muslim, Band 1, Seite 78. Und eine andere Überlieferung heißt es, es wird am Ende der Zeit Betrüger und Lügner geben. Und sie werden euch Ahadith berichten, die weder ihr noch eure Eltern gehört haben. So wehe euch und wehe ihnen. Sie sollen euch nicht in die Irre führen oder in Versuchung bringen. Surah Al-Marja Al-Sabiq, Sahih Muslim, Band 1, Seite 78 bis 79. Und Muslim überlieferte, dass Amir ibn Abda oder Abuda sagte, Abdullah ibn Mas'ud sagte, der Teufel nimmt die Gestalt eines Menschen an, geht zu dem Menschen und berichtet ihnen einen Hadith, der aus Lüge besteht. Dann gehen sie los. Manch einer von ihnen wird sagen, ich hörte einen Mann berichten, dessen Gesicht ich kenne, aber nicht seinen Namen. Sahih Muslim Band 179. Also man muss Infos überprüfen, das ist sehr wichtig. Und Abdullah ibn Amr ibn al-As sagte, es gibt im Meer gefangene Teufel, die Suleiman dort festgebunden hat und die zu entkommen drohen, um den Menschen einen Koran zu rezitieren. Sahih Muslim Band 1, Seite 79 bis 80. Aber Koran meint hier nicht der Koran von Allah, sondern Rezitation. Und An-Nawawi sagte, dies bedeutet, dass sie etwas rezitieren, das kein Koran ist, sie aber sagen, dass es der Koran ist, damit die Menschen, die kein Wissen haben, davon beeindruckt werden und darauf reinfallen. Sharh An-Nawawi lil Muslim, Band 1, Seite 80. Auch wenn sie behaupten, das sei der Koran, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran geschützt. Inna nahnu nazalna dhikr wa inna lahu lahafizun. Wir sind es, die einen Dhikr herabgesandt haben, und wir sind diejenigen, die es hüten werden, sozusagen. Und Al-Dhikr ist der Koran. Taib, wir sind beim nächsten Zeichen, 38. Die vielen Falschaussagen und das Verschweigen der Wahrheit. Ach ja, die Aya, die ich erwähnt habe, mit ihnen nach seiner Dhikr, ist Surah 15, Vers 9. Taib. In dem Hadith, den Ibn Mas'ud berichtete, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, vor dem Eintreffen der Stunde kommen Falschaussagen und das Verschweigen der Wahrheit vermehrt auf. Musnad Imam Ahmed, Band 5, Seite 333. Falschaussage heißt, dass man bei Zeugenaussagen absichtlich lügt, ebenso wie die Falschaussage dazu führt, dass die Wahrheit untergraben wird, so führt dazu auch das Verschweigen der Wahrheit. Allah sagt in Surah 2, Vers 283, und verheimlicht kein Zeugnis, wer es aber verheimlicht, dessen Herz ist gewiss sündhaft. Und Abu Bakrata sagte, wir waren beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er fragte, soll ich euch nicht die größten aller größten drei Sünden berichten? Daraufhin sagte er, Allah jemanden beigesinnt, den Eltern gegenüber ungehorsam sein, sowie die Falschaussage. Er lag, dann setzte er sich hin. Und er wiederholte es so lange, bis wir sagten, hätte er doch geschwiegen. Sahih Bukhari, Nummer 5, Band 5, Seite 261. Und wie wir sehen, bei Gericht lügt er und derjenige, der die Wahrheit weiß, schweigt. Und bei Falschaussage, als er diesen Hadith erwähnt ist, Rasulullah ist emotional geworden sogar. Also wo er die Falschaussage erwähnt hat, setzt er sich hin und also er lag und dann setzt er sich hin, als er diese Aussage gemacht hat. Das heißt, ist eine gewaltige Sache, yani. Taib. Nächste Zeichen. Sind wir bei 39. Die hohe Anzahl von Frauen und die geringe Anzahl von Männern. Anas sagte, ich werde euch einen Hadith berichten, den euch keiner nach mir berichten wird. Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass das Wissen weniger wird und das Unwissen und die Unzucht erscheinen. Die Frauen mehr werden und die Männer weniger, bis schließlich 50 Frauen einen Versorger, einen Mann, haben. Sahih Bukhari, Band 1, Seite 178, Sahih Muslim, Band 16, Seite 221 und Jami' al-Tirmidhi, Band 6, Seite 448. Und manche erklären das, weil es viele Krieg passieren wird und daraufhin viele Männer sterben, und andere erklären, dass die Geburtenrate zurückgeht und so weiter und so weiter. Und eine andere Überlieferung ist von 40 Frauen pro Mann die Rede. Also 40 auf einen Mann. Das heißt das Verhältnis. Das heißt das Verhältnis, ja. Das nächste Zeichen, 40. Zeichen, der vermehrte plötzliche Tod. Wie zum Beispiel heutzutage, wie wir sehen, Herzanfall. Also jemand ist noch gesund, er redet mit dir und im nächsten Moment stirbt er. Plötzlich, ja. Und in unserer Zeit Die damaligen sind viel aktiv gewesen. Ja, ne, auf ihren Feldern haben sie gearbeitet hart, sind viel rumgereist. Heutzutage, wir reisen mit Flugzeug rum oder so, sind wir schnell am nächsten Ziel, setzen uns in Autos und arbeiten an Büros zum Beispiel. Und das wenig Bewegung in unserem Leben, ja, ne, sozusagen. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört das Erscheinen des plötzlichen Todes. Majma' al-Zawa'id, Band 7, Seite 325. Das nächste, 41. Zeichen, das Verleugnen der Menschen untereinander. Hudhayfa radiallahu anhu berichtete, oder sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wurde nach dem Zeitpunkt der Stunde gefragt. Er sagte, das Wissen darüber ist bei Allah. Nur er offenbart sie zu ihrer Zeit. Jedoch berichte ich euch über ihre Zeichen und was davor an Ereignissen sein wird. Vor dem Eintreten der Stunde wird es viele Versuchungen und Al-Harj geben. Sie sagten, o Prophet, die Versuchungen kennen wir. Aber was ist Al-Haraj? Und das hatten wir in den vorherigen Durus erwähnt. Er sagte, es ist in der Sprache der Abyssinier und meint das Töten, und die Menschen werden sich untereinander verleugnen, als wenn kaum einer den anderen kennen würde. Musnad Imam Ahmed, Band 5, Seite 389. Also viele Beziehungen, und das sehen wir auch heute, werden nur für die Interessen der Dunya geführt. Zweiundvierzigstens, dass die Wiederkehr der arabischen Halbinsel zu Weiden und Flüssen. Zu den Zeichen der Stunde gehört es, dass das Land der Araber, also die arabische Halbinsel, wieder aus Weiden und Flüssen besteht. So heißt es im Hadith, den Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stunde wird nicht eintreffen, bis das Land der Araber wieder zu Weiden und Flüssen wird. Sahih Muslim, Band 7, Seite 97. Und Arabien zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beinhaltete Rotes Meer und so weiter. Und der Großteil davon ist die Wüste, ist Wüste, ja, ne. Und das ist in unserer Zeit noch nicht eingetroffen, wallah alam. Und na. Wir kommen zu 43. Der vermehrte Regen und die wenigen Pflanzen. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis es so vom Himmel derart regnen wird, dass die Lehmhäuser den Regen nicht standhalten können, sondern nur die Häuser aus Haaren. Musnad Ahmed, Band 13, Seite 291. Und Anas sagte, radiallahu anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis die Menschen alle beregnet werden und die Erde dennoch keine Pflanzen hervorbringt. Musnad Ahmed, Band 3, Seite 140. Also alles, eigentlich ist der Regen Grund dafür, dass die Pflanzen wachsen. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht wachsen lassen will und er stellt diesen Grund ab, also den Regen als Grund für das Wachsen der Pflanzen, da kann keiner, Allah subhanahu wa ta'ala, in dem widersprechen sozusagen. Und in dem Hadith, den Abu Huraira berichtete, das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Dürre bedeutet nicht, dass es über euch nicht regnet, vielmehr ist Dürre, dass es über euch regnet und regnet, jedoch nichts aus dem Boden wächst. Sahih Muslim, Band 18, Seite 30. Jetzt sind wir beim 43. Zeichen. Also, falls ich mich nicht verzählt habe, müssen wir jetzt bei 43 sein. Aus dem gespaltenen Euphratfluss ragt ein Berg aus Gold heraus. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis aus dem Euphratfluss ein Berg aus Gold ragen wird. um den sich die Menschen gegenseitig bekriegen. Es sterben von 100 Menschen 99 und jeder von ihnen sagt, vielleicht bin ich derjenige, der überlebt. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 78 und Sahih Muslim, Band 18, Seite 18. Dieser Berg ist wallahu alam noch nicht aufgekommen oder aufgetreten. Und der Prophet s.a.w. sagt in einem anderen Hadith in Sahih Muslim, Band 18, Seite 19, die Menschen sind beim Streben im Diesseits verschieden. Ich hörte den Propheten s.a.w. sagen, also das ist die Aussage von Ubay ibn al-Ka'b, und er zitiert oder sagt dann, was er vom Gesandten Allah s.a.w. hörte, aus dem Euphrat droht ein Berg aus Gold herauszuragen und wer anwesend ist, darf nichts davon nehmen. Und wenn wir den Hadith vorhin erwähnt haben, jeder wird sagen, oder die Leute, die dorthin gehen, werden sagen, vielleicht bin ich derjenige, der überlebt. Das heißt, die wissen, dass von 100 Leuten 99 werden sterben. Einer wird es überleben. Und dann wird jeder die Hoffnung haben, dass er derjenige ist, der überleben wird. Aber wir nehmen den Ratschlag vom Gesandten Allah, also wenn diese Zeit gekommen ist. Und wir nähern uns diesem Berg nicht oder wir nehmen nichts davon. Taib. 44. Das Sprechen der Tiere und der Gegenstände zu den Menschen. So heißt es im Hadith, den Abu Huraira radiallahu anhu berichtete. Ein Wolf ging zu einem Hirten und nahm von ihm ein Schaf. Der Hirte verlangte das Schaf zurück, bis er es ihm entriss. Der Wolf stieg auf einen Hügel. Er setzte sich hin und legte seinen Schwanz zwischen die Beine und sprach, du hast mir einen Risk, eine Versorgung, den mir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, entrissen. Da sagt der Mann, bei Allah, ich habe bis heute nie einen sprechenden Wolf gesehen. Da sagt der Wolf, ich wundere mich über diesen Mann, also er meint den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der euch von dem berichtet, was war und was sein wird. Der Mann, ein Jude, ging zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm davon. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigte seine Erzählung und sagte dann, das ist eins der Zeichen vor dem Eintreffen der Stunde. Man ist im Begriff, nicht nach Hause zu kommen, bis die Schuhe und die Peitsche einem erzählen, was seine Familie während seiner Abwesenheit getan hat. Musnad Ahmed, Band 15, Seite 202 bis 203. Und in einer anderen Überlieferung von Imam Ahmed berichtete Abu Sa'id al-Khudari, er erzählte die Geschichte, bis er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, er spricht die Wahrheit, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Tiere den Menschen ansprechen und das Ende der Peitsche, die Schnürsenkel der Schuhe, zum Menschen sprechen und ihm erzählen, was seine Familie in seiner Abwesenheit getan hat. Musnad Ahmed, Band 3, Seite 83 bis 84. Taib. Wir kommen zum 45. Zeichen. Der Wunsch zu sterben aufgrund der vielen Versuchungen und Prüfungen. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreten, bis man am Grab eines Toten vorbeigeht und sagt, wäre ich doch an deiner Stelle. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 81 bis 82. Und auch berichtet Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, das Diesseits wird nicht vergehen, bis der Mensch an einem Grab vorbeigeht, sich darauf wirft und sagt, wäre ich doch bloß an der Stelle dieses Toten im Grab. Dabei hat er keine Geldschulden, vielmehr sind es die Versuchungen und Heimsuchungen. Sahih Muslim, Band 18, Seite 34. Der Wunsch zu sterben wird wegen vieler Versuchungen, der Veränderung der Zustände und der Änderung der Vorschriften der Scharia hervorgerufen. Und wenn das damals noch nicht eingetreten ist, dann ist es inzwischen zweifelsohne geschehen. Ibn Mas'ud sagte, es wird auf euch eine Zeit zukommen, in der man den Tod, wenn er zu kaufen wäre, kaufen würde. Ein Spruch besagte, und dieses Leben, in dem es nichts Gutes gibt, gibt es denn keinen zu erwerbenden Tod, den ich kaufen kann. Faidh al-Qadir, Band 6, Seite 148. Jetzt schauen wir uns doch die Aussage von Al-Hafidh al-Iraqi an. Er sagte, dies muss nicht zwangsläufig an jedem Ort, jeder Zeit und bei jeder Person der Fall sein. Vielmehr trifft es zu, dass es einigen Menschen an einigen Orten und zu bestimmten Zeiten widerfährt. Die Erwähnung des Wunsches beim Vorbeigehen an Gräbern, dass man gern sterben würde, offenbart den Grad der Härte und Intensität des Übels, welches die Menschen ereilt hat. Denn der Mensch wünscht sich manchmal in bestimmte Situationen den Tod, ohne sich dabei den Tod tatsächlich vor Augen zu halten. Sieht man aber einen Toten oder Gräber, rückt man instinktiv von diesem Wunsch ab und schreckt vor den Gräbern zurück. Also man will dann nicht mehr sterben, wenn man Toten oder Gräber gesehen hat. Aber eben wegen der Härte des Übels schreckte ihn nicht einmal der Anblick des Grabes von seinem Wunsch ab. Auch widerspricht dieser Wunsch nicht dem Verbot, sich den Tod zu wünschen, weil der Inhalt sich darauf bezieht, was sein wird und deshalb keinen Widerspruch zu einer religiösen Regel beinhaltet. Faidh al-Qadir, Band 6, Seite 418. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über die Härte und die Last, die Menschen heimsuchen wird, bis sie sich den Dajjal wünschen, berichtet. So heißt es im Hadith, den Hudhaifa berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, auf die Menschen wird eine Zeit kommen, in der sie sich den Dajjal wünschen. Ich fragte, o Prophet, wieso? Er sagte, aufgrund der Härte. Majma al-Zawa'id, Band 7, Seite 284 bis 285. 46. Zeichen. Die Herrschaft der Römer und deren Kampf gegen die Muslime. Und die Römer sind die Europäer bis Amerika und so weiter und auch Kanada und so weiter. Al-Mustawrad al-Qurashi sagt in Anwesenheit von Amr ibn al-As radiallahu anhu, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, die Stunde trifft nicht ein, wenn die Römer die Mehrheit unter den Menschen bilden. Er sagte, ich sage, was ich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte. Sahih Muslim, Band 18, Seite 22. Und Auf ibn Malik al-Ashhadji sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zähle 6 Dinge vor dem Eintreffen der Stunde. Er erwähnte diese 6 und sagte dann herrscht ein Waffenstillstand zwischen euch und den Leuten der gelben Farbe. Gemeint sind der Rum, siehe Fath al-Bari, Band 6, Seite 678. Dann gehen sie, dann kommen sie unter 80 Flaggen und unter jeder Flagge sind 12.000. Ich glaube, das sind insgesamt fast 1 Million, ja, ne? Sahih Bukhari, siehe oben, ja, ne? Jabir ibn Samura, überliefert von Nafi' ibn Utba, der sagte, wir waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich lernte von ihm 4 Worte, die ich mit meinen Fingern zähle. Er sagte, ihr greift die arabische Halbinsel an und Allah öffnet sie euch. Dann Persien und Allah öffnet es euch. Dann Rom und Allah öffnet es euch. Dann Dajjal und Allah öffnet ihn euch. Und er, yani Jabir, sagte, Nafi' sagte, O Jabir, wir sehen den Dajjal nicht, bevor Rom erobert wird. Sahih Muslim, Band 18, Seite 26. Und auch wurde der Kampf, der sich zwischen den Muslimen und den Römern ergeben wird, oder ereignen wird, beschrieben. So heißt es im Hadith, den Yasir ibn Jabir berichtete, ein roter Wind zog in Kufa auf, als ein Mann, der sagte, O Abdullah ibn Mas'ud, die Stunde ist eingetroffen. Er sagte, er setzte sich aufrecht, während er vorher gelegen hatte, und sagte, die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis das Erbe nicht mehr aufgeteilt und sich nicht über die gemachte Beute gefreut wird. Dann zeigte er mit seiner Hand in Richtung Scham und sagte, ein Feind, der sich gegen den Islam vorbereitet und die Muslime, die sich gegen ihn vorbereiten. Ich fragte, meinst du die Römer? Er antwortete, ja, und bei diesem Kampf wird es einen großen, heftigen Abfall vom Glauben geben. Dann bilden die Muslime eine Gruppe, Shurta, die erste kämpfende Gruppe des Heers. für den Tod, die nur siegreich zurückkommt. Dann kämpfen sie, bis die Nacht anbricht und sie am Kämpfen hindert. Dann sterben die Mitglieder der Gruppe und keiner war siegreich. Dann bilden die Muslime eine weitere Gruppe, Shurta, also für den Tod aus, die nur siegreich zurückkommt. Dann kämpfen sie, bis der Abend einbricht. Beide Parteien haben nicht gewonnen und die Mitglieder der Gruppe sterben. Dann bilden die Muslime eine Gruppe für den Tod, die nur siegreich zurückkommt. Dann kämpfen sie, bis der Abend einbricht. Keiner wird siegreich und die Mitglieder der Gruppe sterben. Wenn der vierte Tag anbricht, schreiten alle restlichen Muslime vor und Allah gewährt ihnen den Sieg. Sie kämpfen so heftig, wie nie ein Kampf gesehen wurde. Sogar wenn ein Vogel über sie fliegt, wird er getroffen und stirbt. Und von jedem Hundertsten überlebt nur einer. Über welche Kriegsbeute sollen sie sich denn dann freuen? Und welches Erbe soll noch aufgeteilt werden? Während sie sich in diesem Zustand befinden, hören sie von der größeren Katastrophe, einer schreit, der Dajjal ist aufgetaucht. Dann nehmen sie alles in ihre Hände und ziehen los. Sie schicken außerdem 10 Reiter los, um die Situation auszuspähen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich kenne ihre Namen, die Namen ihrer Eltern und die Farbe ihrer Pferde. Sie sind die besten Ritter der Welt zu ihrer Zeit oder von den besten der Welt an jenem Tag. Sahih Muslim, von 18, Seite 24 bis 25. Dieser Krieg findet am Ende der Zeit vor dem Entscheiden des Dajjal in der Scham-Region statt, wie die Ahadith besagen. Der Sieg über die Römer wird eine Vorbereitung für die Eroberung Konstantinopels sein. So heißt es im Hadith, den Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis Römer sich an einem Ort zwischen Aleppo und Antakya aufhalten. Daraufhin entgegnet ihnen ein Herr aus Medina, die zu den besten Menschen zu jener Zeit gehören. Wenn sie sich aufgereiht haben und sich gegenüberstehen, sagen die Römer: Überlasst uns diejenigen, die von uns gefangen genommen wurden, damit wir gegen sie kämpfen. Dann sagen die Muslime: Nein, bei Allah, wir überlassen euch nicht unsere Brüder, weil die ja nicht konvertiert sind. Dann bekämpfen sie, ein Drittel wird besiegt, denen Allah niemals vergibt. Oder rennt weg. Ich denke, rennt weg ist hier richtiger zu übersetzen. Dann wird ein weiteres Drittel getötet, die besten Märtyrer bei Allah. Das letzte Drittel siegt, geriet nie in eine Fitna und erobert Konstantinopel, während sie sich die Kriegsbeute aufteilen. Dabei haben sie die Schwerter an Olivenbäume gehängt, schreit der Teufel: Der Messias ist bei euren Familien. Sie gehen zu ihren Familien, stellen jedoch fest, dass seine Aussage falsch war. Während sie im Scham angekommen sind, taucht er auf. Und während sie sich für den Kampf vorbereiten und ihre Reihen begradigen, wird zum Gebet gerufen. In dem Augenblick steigt Isa ibn Maryam a.s. herab. Sahih Muslim, Band 18, Seite 21 bis 22. Und Abu Darda berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stadt der Muslime am Tage der Schlacht ist tief gelegen. Die Stadt, die in Damaskus heißt, ist eine der besten Städte der Scham-Regions, also Syriens. Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 406. Sahih al-Jami' al-Sarir, Band 2, Seite 218. Ibn al-Munir sagte: Was die Geschichte der Römer angeht, so ist sie bis jetzt noch nicht eingetreten. Auch ist uns nicht bekannt, dass sie in dieser Zahl erobert haben. So sind diese Ereignisse noch nicht eingetreten. Es ist eine frohe Botschaft und Warnung, dass der Sieg den Gläubigen trotz einer riesigen gegnerischen Armee zuteil wird. Die frohe Botschaft ist, dass die Anzahl der Heere der Muslime ein Vielfaches von der jetzigen Anzahl sein wird. Fath al-Bari, Band 6, Seite 278. Und daher wird Wallah alim die Militärbasis der Muslime nähe Damaskus sein. 48. Zeichen: Die Öffnung, also Fath al-Konstantinopel. Im Hadith, den Abu Huraira überlieferte, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Habt ihr von einer Stadt gehört, deren eine Seite am Land und die andere am Meer liegt? Sie sagten: Ja, O Prophet. Er sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis 70.000 von den Söhnen Ishaqs sie erobern, wenn sie dort ankommen. Halten sie an. Sie kämpfen ohne Waffen und schießen keinen Pfeil ab. Die sagen La ilaha illallah und Allahu Akbar und dann fällt eine ihrer Seiten. Thawr, ja, eine der Überlieferer, sagte, ich weiß, dass er sagte, sie liegt am Meer. Dann sagen sie zum zweiten Mal La ilaha illallah und Allahu Akbar, dann fällt ihre andere Seite. Dann sagen sie La ilaha illallah und Allahu Akbar und es wird ihnen geöffnet. Sie treten ein und nehmen die Kriegsbeute an sich. Während sie die Kriegsbeute aufteilen, hören sie jemanden schreien, Ad-Dajjal ist erschienen. Daraufhin lassen sie alles beiseite und kehren zurück. Sahih Muslim, Band 18, Seite 43 bis 44. Und der Ausspruch des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, es erobern sie 70.000 von den Söhnen von Ishaq, hat viele irritiert, da die Römer von den Nachkommen von Ishaq alaihi wasallam sind, denn sie stammen von Al-Isa ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wasallam ab. Siehe An-Nihaya al-Fitan wal-Malahim. Band 1, Seite 58. Wie sollen dann die Muslime Konstantinopel erobern? Al-Qadi Iyad sagte, so von den Nachkommen Ishaqs kommt es auch in allen Überlieferungen im Sahih Muslim in dieser Angelegenheit vor. Da sagte er, einige sagten, bekannt und auswendig gelernt ist von den Nachkommen von Ismail a.s. Darauf deutet der Kontext des Hadith hin, weil die Araber gemeint sind. Sharh al-Nawawi lil-Muslim, Band 18, Seite 43 bis 44. Wir gehen jetzt schon zum nächsten Zeichen rüber. 49. Taib, 49. Zeichen, Erscheinen des Al-Qahtani, also eines Mannes aus Qahtan. Am Ende der Zeit tritt ein Mann aus Qahtan in Erscheinung, dem die Menschen gehorchen und folgen. Eintreten wird dies, wenn sich die Zeiten ändern. Deswegen nannte der Imam Bukhari im Kapitel die Veränderung der Zeit. Imam Ahmed, Bukhari und Muslim überlieferten, dass Abu Hurairah radiallahu anhu sagte, berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde tritt nicht ein, bis ein Mann aus Qahtan in Erscheinung tritt, der die Menschen mit seinem Stock führt. Musnad Ahmed, Band 18, Seite 103, Sahih Bukhari, Band 13, Seite 76 und Sahih Muslim, Band 18, Seite 36. Und Al-Qurtubi sagte, seine Aussage, er führt die Menschen mit seinem Stock, ist ein Gleichnis dafür, dass die Menschen ihm aufrichtig folgen, einheitlich und eng. Auch ist nicht der Stock direkt gemeint, vielmehr ist dieser ein Beispiel für ihren Gehorsam und seine Macht über sie. Jedoch ist er in der Erwähnung des Stocks ein Symbol für seine Härte und Strenge zu verstehen. Tathkira, Seite 635. Ich sage, ja, die Führung der Menschen mit einem Stock ist ein Beispiel für den Gehorsam der Menschen und die Befolgung seiner Befehle. Jedoch betrifft das, was Al-Qurtubi an Härte und Strenge zu verstehen meint, nicht alle, wie es aus seinen Worten den Anschein macht. Vielmehr ist er streng zu denjenigen, die vom rechten Weg abgekommen sind, denn er ist ein aufrichtiger Mann, der Gerechtigkeit walten lässt. Dies wird bekräftigt durch das, was Ibn Hajar von Nu'am ibn Hamad zitiert, der mit einer starken Überlieferungskette berichtete, dass Abdullah ibn Amr die Kalifen nannte und sagte, und ein Mann aus Qahtan. Sie überlieferten außerdem mit einer guten Überlieferungskette, dass Ibn Abbas über ihn, also den Mann aus Qahtan, sagte, und ein Mann aus Qahtan, alle sind rechtschaffen. Fath al-Bari, Band 6, Seite 535. Taib. Wir kommen zum 50. Zeichen, die Bekämpfung der Juden. Jedoch ist dieser Kampf nicht der Kampf, der zu den Zeichen der Stunde gehört und über den die authentischen Ahadith berichteten. Der Prophet s.a.w. teilte mit, dass die Muslime sie, yani die Juden, bekämpfen werden, wenn der Dajjal kommt und Isa a.s. herabsteigt. Und der Hadith über den Dajjal, wo er sagte, und er wird die Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee umzingeln. Und dann werden sie heftig erschüttert. Dann vernichtet Allah subhanahu wa ta'ala ihn und seine Armee, bis die Mauer sagt, O Gläubige, oder er sagte, O Muslim, da ist ein Jude. Oder sagte, da ist ein Käfer, komm und töte ihn. Er sagte, das wird nur dann sein, wenn ihr Dinge seht, die ihr als gewaltig ansieht. Und euch fragt, hat euch euer Prophet darüber etwas mitgeteilt? Musnad Imam Ahmed, Band 5, Seite 16. Und Bukhari und Muslim überlieferten, dass Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten, bis sich der Jude hinter Bäumen und Felsen versteckt und der Fels oder der Baum sagt, O Muslim, O Diener Allahs, hier ist ein Jude hinter mir, komm und bring ihn um. Nur Karkat ist davon ausgenommen, denn dieser ist ein Baum der Juden. Siehe Scharh Muslim, Band 1845 und der Hadith ist in Sahih Muslim, Band 18, Seite 44 bis 45 und im Sahih Bukhari, Band 6, Seite 103. Was ich am Anfang erwähnt habe, dieser Kampf ist nicht der Kampf, der zu den Zeichen gehört. Das war ein Hadith, den ich ausgelassen hatte. Ich werde die Juden und die Christen von der arabischen Halbinsel verbannen, bis nur die Muslime darin bleiben. Sahih Muslim, Band 12, Seite 92. Dann ist nicht dieser Kampf gemeint, sondern der Kampf am Ende der Zeit, wallahu a'lam. Wir kommen zum nächsten, zu 51. Zeichen. Die Verbannung der schlechten Menschen aus Medina und schließlich ihre Zerstörung am Ende der Zeit. Imam Muslim überliefert von Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es kommt auf die Menschen eine Zeit zu, in der man seinem Cousin und seinen Verwandten zuruft, komm zum Wohlstand, komm zum Wohlstand. Und dabei ist Medina besser für sie, wenn sie nur wüssten, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt. Es geht niemand aus ihr hinaus, aus Abneigung gegen sie, ohne dass Allah einen besseren als jenen, der Auswanderte, folgen lässt. Medina ist wie der Blasebalg, der die Eisenschlacke entfernt. Die Stunde wird nicht eintreffen, bis Medina die schlechtesten Menschen ausstößt, so wie der Blasebalg die Eisenschlacke vom Eisen entfernt. Und manche sagen dazu, zum einen, dass es die Zeit, dieser Hadith meint die Zeit vom Gesandten Allah, also zu seiner Lebzeit, wo er der islamische Führer war, in Medina. Und manche sagen auch, das ist zur Zeit von Dajjal. Okay. Wir kommen zum nächsten Zeichen. 52. Der Wind, der die Seelen der Gläubigen zu sich nimmt. Und in dem langen Hadith, der von An-Nawas ibn Sam'an berichtet wird, über der Dajjal, das Herabsteigen von Isa und das Erscheinen von Yajuj und Majuj, also Gog und Magog, heißt es, so sendet Allah einen angenehmen, wohltuenden Wind, der unter ihren Achseln weht und die Seelen eines jeden Gläubigen, eines jeden Muslims zu sich nimmt und es bleiben dann nur die schlimmsten, schlechtesten Menschen, die sich wie die Tiere gegenseitig umbringen, bei denen tritt die Stunde ein Sahih Muslim, Band 18 bis Seite 70. Und auch überlieferte Muslim, dass Abdullah ibn Amr radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal taucht auf. Dann erwähnt er den Hadith und darin heißt es, so dann sendet Allah Isa ibn Maryam, als wäre Urwa ibn Mas'ud. Dann fordert er ihn heraus und tötet ihn. Dann leben die Menschen 7 Jahre, ohne dass zwischen zwei Menschen Feindseligkeiten aufkommen. Dann sendet Allah einen kühlen Wind aus der Scham-Region, sodass niemand auf der Welt bleibt, in dessen Herzen auch nur ein Staubkorn Gutes oder Glaube ist, den dieser Wind nicht zu sich nimmt. Auch wenn einer von euch in einen Berg hineingeht, geht der Wind mit hinein und nimmt ihn zu sich. Sahih Muslim, Band 18, Seite 75 bis 76. Und die Ahadith deuten darauf hin, dass dieser Wind nach dem Herabsteigen Isa a.s. der Tötung des Ad-Dajjal und nach Yajuj und Majuj kommen wird. Auch tritt dieser Wind nach dem Aufgang der Sonne aus dem Westen und nach dem Erscheinen des Tieres und allen weiteren großen Zeichen in Erscheinung. Siehe Faith al-Qadir, Band 6, Seite 417. Daher ist beim Erscheinen des Windes das Eintreffen der Stunde sehr nahe. Taib, wir kommen zum nächsten Zeichen, beim Nummer 53. Und das ist dann der letzte kleine Zeichen, also das vorletzte kleine Zeichen, aber wir beenden dann inshallah. Imam Ahmed rahimahullah überliefert mit seiner Überlieferungskette von Sa'id ibn Sam'an, da sagte, ich hörte Abu Huraira zu Abu Qatada sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird einen Mann zwischen dem Rukun und Al-Maqam, Plätze in der heiligen Moschee, gehuldigt. Und niemand wird die Moschee für erlaubt erklären, also sprich erlauben, dass man sich dort bekämpft, außer seine Leute. Wenn sie dies tun, dann wird nicht nach der Vernichtung der Araber gefragt. Dann kommen die Abyssinier, die Kaaba zerstören, ja, ne? Sie wird danach nie wieder gefüllt. Und sie sind es auch, die ihre Schätze herausnehmen. Musnad Imam Ahmed, Band 15, Seite 35. Und auch Abdullah ibn Umar sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, die Kaaba wird Dhu Suwayqatayn aus Abyssinien zerstören. Ihr ihren Schmuck und ihr Gewand entwenden. Es ist, als würde ich ihn sehen. Mit einer Glatze und Gelenkkrankheit schlägt mit seiner Schaufel und seiner Spitzhacke. Muslim, Musnad Imam Ahmed, Band 12, Seite 14 bis 18. Und Imam Ahmed, Bukhari und Muslim überlieferten, dass Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Dhu Suwaqatayn aus Abyssinien zerstört die Kaaba. Musnad Ahmed, Band 18, Seite 103, Sahih al-Bukhari, Band 3, Seite, 300, Seite 460 und Sahih Muslim, Band 18, Seite 35. Und Imam Ahmed und Bukhari überlieferten, dass Ibn Abbas berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir ist, als würde ich ihn sehen, schwarz mit O-Beinen und er nimmt sie Stein für Stein auseinander, yani die Kaaba. Und Imam Ahmed überlieferte, dass Abu Huraira sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, am Ende der Zeit erscheint Dhu Suwaqatayn bei der Kaaba. Er sagte, er zerstört sie. Musnad Imam Ahmed, Band 15, Seite 227. Dhu Suwaqatayn bedeutet der mit den zwei dünnen Beinen. Und wir beenden hier inshallah und machen das nächste Mal weiter bei Al-Mahdi. Und Allah weiß am besten, Wallahu alam, wa sallallahu ala Nabi Muhammad. على آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك من قهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir sind noch, oder wir machen weiter bei unserer Serie Al-Akhira, beziehungsweise eine Reise ins Jenseits. Und sind immer noch bei den kleinen Zeichen. Und in diesem Vortrag erwähnen wir nur einen der kleinen Zeichen, und das ist Al-Mahdi. Und wir erwähnen ihn als letzten Zeichen von den kleinen. Und dann gehen wir zu den großen Zeichen rüber, inshallah. Al-Mahdi wird am Ende der Zeit auftreten, und er ist ein Mann von den Ahlul Bayt, also Haus des Propheten, also einer, der von dieser Verwandtschaft, also einer der Nachkommen dieser Familie. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird die Religion, wird ihn die Religion unterstützen lassen. Er wird 7 Jahre herrschen, die Erde mit voller Gerechtigkeit füllen, so wie sie zuvor voller Ungerechtigkeit und Unrecht gewesen war. Und zu seiner Zeit erfährt die Umma eine Gnade, die sie nie zuvor kannte. Die Erde bringt ihre Güte hervor, der Himmel lässt seinen Segen, seinen Regen fallen, und Geld ist im Überfluss vorhanden. Ibn Kathir rahimahullah sagt, in seiner Zeit vermehren sich Früchte und Pflanzen, das Geld wird mehr, der Herrscher ist mächtig, die Religion besteht und das Gute ist zu seinen Tagen beständig. An-Nihaya al-Fitan wa al-Malahim. Band 1, Seite 31. Jetzt kommen wir zu seinem Namen und seiner Beschreibung. Der Name dieses Mannes ist wie der Name des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Name seines Vaters ist wie der Name des Vaters des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also ist sein Name Ahmed ibn Abdullah oder Muhammad ibn Abdullah und er stammt von den Nachkommen von Fatima radiallahu anha, der Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und weiterhin von den Nachkommen von Al-Hasan ibn Ali radiallahu anhuma. Ibn Kathir rahimahullah sagt über den Mahdi, er ist Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani. Al-Nihaya al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 29. Er wird als einer mit einer glatten Stirn und einer langen, feinen Nase beschrieben. Sein Erscheinungsort. Der Erscheinungsort des Mahdi liegt im Osten. So heißt es im Hadith, den Thauban berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, um euren Schatz kämpfen drei. Alle sind Söhne von Kalifen. Der Schatz landet jedoch nur bei einem. Dann erscheinen die schwarzen Fahnen aus dem Osten und bekämpfen sie in einer Weise, in der niemand kämpft. Dann sagte er etwas, das ich nicht behalten habe und sagte dann, wenn ihr ihn seht, dann huldigt ihm, auch wenn ihr auf Schnee kriecht. Also mit huldigen ist wahrscheinlich Bay'a gemeint, Allah Adem. Denn er ist der Statthalter Allahs, der Mahdi, der Rechtgeleitete, yani. Sunan ibn Majah, Band 2, Seite 1367 und Mustadrak al-Hakim, Band 4, Seite 463 bis 464. Ibn Kathir sagte, mit dem erwähnten Schatz ist im Kontext der Schatz der Kaaba gemeint, um den die drei Kalifensöhne kämpfen, bis das Ende der Zeit naht und der Mahdi erscheinen wird. Sein Erscheinen wird vom Osten sein, nicht in einer unterirdischen Höhle in Samura, wie es die unwissenden Rawafid-Anhänger behaupten, die davon ausgehen, dass er dort bereits lebt, wo sie auch seinen Ausgang im Mittel der Zeit erwarten. Das ist falsch, denn dafür gibt es keinen Beweis, weder aus dem Buch noch aus der Sunna. Und er sagte auch, er, yani der Mahdi, wird von den Menschen aus dem Osten unterstützt. Sie bilden seine Herrschaft und stärken seinen Thron. Ihre Fahnen sind schwarz, ein Gewand voller Ruhe, weil die Fahne des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls schwarz war. Und Al-Uqab, yani seine Greifvogelart, genannt wird. Dann sagte er, gemeint ist, dass der gelobte und verkündete Mahdi ursprünglich aus dem Osten erscheint und bei der Kaaba gehuldigt wird. Hierauf weisen einige Hadith. An-Nihaya al-Fitan wal-Malahim. Band 1, Seite 29 bis 30. Jetzt schauen wir uns die Beweise aus der Sunna für sein Erscheinen an, inshallah. Und es gibt authentische Ahadith, die auf das Erscheinen des Mahdi hindeuten. Und von diesen Ahadith beinhalten einige den Mahdi und andere nur seine Beschreibung. Und wir fangen mit dem ersten an. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, am Ende meiner Ummah erscheint der Mahdi, dem gibt Allah Regen und die Erde bringt Güte hervor. Das Geld wird gerecht geteilt, das Vieh vermehrt sich, die Ummah wird mächtiger und erlebt 7 oder 8 Jahre. Mustadrak al-Hakim, Band 4, Seite 557 bis 558. Und er berichtete auch, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bringe euch die frohe Botschaft des Mahdis. Er wird entsandt, während die Menschen in Streitigkeiten sind und Erdbeben vermehrt aufkommen. Er wird die Erde mit Gerechtigkeit füllen, wie sie zuvor mit Unrecht und Ungerechtigkeit gefüllt war. Die Bewohner der Himmel, wie auch die der Erde, sind mit ihm zufrieden. Er teilt das Geld Sihahan. Ein Mann fragte, was ist Sihahan? Er sagte, er verteilt es gerecht zwischen den Menschen auf. Er sagte, Allah wird die Herzen der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Reichtum füllen und seine Gerechtigkeit wird sie erfüllen, bis er einen Rufenden befiehlt zu rufen. Wer braucht Geld? Es steht niemand auf, bis auf einen Mann. Der sagt, geh zum Verwalter des Geldes und sag ihm, Al-Mahdi befiehlt dir, mir Geld zu geben. Dann sagt er ihm, nimm so viel du willst. Als er es in seinen Schoß legt und es sichtbar macht, bereut er es. Dann sagt er, ich war der Geizigste von Ummah Muhammads. Bin ich denn unfähig, wie sie zu sein? Also sprich, bescheiden zu sein. Er sagte, dann gibt er das Geld zurück, doch wird es nicht angenommen. Es wird ihm gesagt, wir nehmen nicht zurück, was wir bereits gegeben haben. Und so bleibt es 7, 8 oder 9 Jahre. Danach ist das Leben nichts mehr wert. Musnad Imam Ahmed, Band 3, Seite 37. Und hierin ist ein Beweis dafür, dass nach dem Tod des Mehdi das Böse und die gewaltigen Versuchungen erscheinen. Der dritte Beweis. Ali radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mehdi ist von uns, yani Ahlul Bayt, Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah bessert ihn in einer Nacht. Musnad Ahmed, Band 2, Seite 58 und Sunan ibn Majah, Band 2, Seite 1367. Ibn Kathir rahimullah sagte, sprich, er vergibt ihm und leitet ihn recht, führt ihn und weist ihn ein, nachdem er nicht so gewesen ist. In Nihaya, Al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 29. Der vierte Beweis, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, sagte, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, der Mehdi ist von mir. Er hat eine glatte Stirn, eine lange, feine Nase, füllt die Erde mit Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, wie sie zuvor voller Ungerechtigkeit und Unrecht gewesen ist, und er herrscht 7 Jahre. Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 375. Fünfter Beweis, Salama sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, der Mehdi ist von meiner Abstammung, von den Nachkommen Fatimas. Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 373 und Sunan Ibn Majah, Band 2, Seite 1368. Der sechste Beweis, Jabir radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Isa ibn Maryam steigt herab. Da sagt ihr Führer, der Mehdi, zu Isa, komm, leite das Gebet. Da sagt er, nein, ihr seid einander Führer, damit hat Allah diese Umma geehrt. Al-Ma'na al-Manif, Seite 147 bis 148, Al-Hawi fil Fatawa, Band 2, Seite 74. Und siebter Beweis, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, von uns ist jemand, hinter dem Isa ibn Maryam alaihi salam betet. Al-Hawi, Band 2, Seite 64 und Faith al-Qadir, Band 6, Seite 17. Achter Beweis, Abdullah ibn Mas'ud sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass diesseits geht oder vergeht nicht, bis ein Mann aus meiner Abstammung die Araber beherrscht, dessen Namen meinem gleich ist. Musnad Imam Ahmed, Band 5, Seite 199, At-Tirmidhi, Band 6, Seite 485 und Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 371. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dessen Name meinem gleich ist und dessen Vaters Namen den meines Vaters gleich ist. Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 370. Drei. Jetzt erwähnen wir einige Ahadith aus den beiden Sahih-Büchern hinsichtlich des Mehdis. Na, Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, wie steht es um euch, wenn Ibn Maryam hinabsteigt und euer Führer einer von euch ist? Sahih Bukhari, Band 6, Seite 491 und Sahih Muslim, Band 2, Seite 193. Zweitens, Jabir ibn Abdillah sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, es bleibt eine Gruppe von meiner Umma, die bis zum Tage der Auferstehung auf den rechten Weg kämpft. Er sagte, dann steigt Isa ibn Maryam herab und ihr Anführer sagt zu ihm, komm und leite das Gebet. Dann sagt er, nein, ihr seid einander die Führer, damit hat Allah diese Umma geehrt. Sahih Muslim, Band 2, Seite 193 bis 194. Und Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird am Ende meiner Umma ein Khalif sein, da das Geld ohne es zu zählen gibt. Und Al-Jariri, einer der Überlieferer, sagte, ich sagte zu Abu Nadra und Abu Al-Ala, seid ihr der Meinung, dass es Umar ibn Abdul Aziz ist? Sie sagten, nein. Sahih Muslim Band 18, Seite 38 bis 39 und Sharh As-Sunnah Band 15, Seite 86 bis 87. Und diese Ahadith in den beiden Sahih-Büchern deuten auf zwei Dinge hin. Erstens, wenn Isa ibn Maryam vom Himmel hinabsteigt, dann ist der Anführer der Muslime einer unter ihnen. Und zweitens, die Tatsache, dass der Anführer zum Gebet erscheint und das Gebet leitet und die Forderung Isa a.s. bei seinem Hinabsteigen vom Himmel, dass der Anführer vortreten und das Gebet leiten soll, deutet auf seine Aufrichtigkeit und Rechtleitung hin. Auch wenn der Begriff des Mahdi nicht explizit erwähnt wurde, so weist diese Tatsache auf die Eigenschaften eines aufrichtigen Mannes hin, der zu jener Zeit die Muslime anführen wird. Die Ahadith in den Sunan- und Musnad-Büchern und anderen erklären die Ahadith in den beiden Sahih-Büchern und belegen, dass jener aufrichtige Mann, Muhammad ibn Abdullah, genannt wird, auch als Al-Mahdi bekannt. Und die Sunna erklärt sich gegenseitig. Zu den Ahadith, die jene Ahadith belegen, gehört auch der Hadith, den Al-Harith ibn Abu Usama in seinem Musnad überlieferte, dass Jabir sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Isa ibn Maryam steigt herab, dann sagt ihr Anführer, der Mahdi. Dieser beweist, dass der in Sahih Muslim genannte Anführer, der von Isa ibn Maryam alaihi wasallam verlangt, dass er vortritt und das Gebet leitet, Al-Mahdi genannt wird. Taib. Und wir beenden hier inshallah. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.